Deutschlandfunk Kultur. Kriminalhörspiel. Heute starten wir in unsere diesjährige Krimi-Sommerreihe. Hören Sie bis zum 19. August die gesamte Marseille-Trilogie von Jean-Claude Izot. Drei spannende Fälle, jeweils als Zweiteiler produziert, in denen der Polizist Fabio Montale in seiner Heimatstadt Marseille ermittelt. Alle sechs Hörspiele können Sie bereits jetzt online hören und herunterladen. Auf unserer Website hörspiel-und-feature.de und in unserem Hörspiel-Podcast. Bevor wir mit dem ersten Teil von Total Cheops beginnen, werfen wir für Sie noch einen Blick auf die Entstehungsgeschichte der Hörspielproduktion. ...1996 wird der Autor Harald Brandt auf den in Frankreich hochgelobten Krimi Total Cheops von Jean-Claude Izot aufmerksam. Er spielt im Schmelztiegel von Marseille. Und Izots schonungslose Beschreibung der arabischen Viertel und seiner Bewohner, wie überhaupt der sozialen Härte der Stadt, polarisiert seine Leserschaft. Da zu der Zeit noch keine Übertragung ins Deutsche vorliegt, übersetzt und adaptiert Brandt den Roman und schickt seine Hörspielbearbeitung an Thorsten Enders, den damaligen Krimi-Redakteur im Deutschlandradio. Wie Brandt vom Stoff begeistert, zieht Enders den Regisseur Ulrich Gerhardt hinzu. Auch er ist fasziniert und beschreibt die Hauptfigur Fabio Montale, den linken Kommissar. Naja, der hat was Laszives gehabt, was ein bisschen müde und ein bisschen träge und also am liebsten war ihm natürlich der Lagavulin, einen Schluck Lagavulin und in den Himmel zu gucken. Aber dann dachte er immer wieder an seine Pflichten und alles, was er tun muss und was die Kollegen alles falsch machen. Und dann gab er sich wieder einen Ruck und dann ging er los. Ja, und dann ging er da zu den Jungs und versucht, die irgendwie zu motivieren, was Vernünftiges zu machen. Ulrich Gerhardt hatte von 1960 bis 1980 beim RIAS Berlin gearbeitet, dem Rundfunk im amerikanischen Sektor, war maßgeblich an der Entwicklung der Kunstkopf-Stereophonie beteiligt und leitete ab 1980 die Hörspielabteilung im SFB. Nachdem man sich auf eine Textfassung geeinigt hatte, begannen die konkreten Regievorbereitungen. Ulrich Gerhardt reiste dazu nach Marseille. In seinem Gepäck das Aufnahmegerät. Damals noch mit Audiokassetten bestückt. Das ist schon zu Ende. Andersrum. Gerhardt gehört zu den wenigen Hörspielregisseuren, die das generell so machen. Zu den jeweiligen realen Orten der Handlung reisen, um dort echte Atmos aufzunehmen. Anstatt sie im Studio nur zu simulieren. Rue de Pistole. Ja, wir haben uns sehr stark aufs Panier-Viertel konzentriert, weil das stand so sehr im Zentrum, auch damals, als so international überall so die alten Viertel eingerissen wurden und die Immobilienleute zugeschlagen haben, dann irgendwas neue Klötzer da reingesetzt haben. Und das lag uns sehr stark am Herzen, das auch sehr gut abzubilden in dem Spiel, so wie es Izot auch beschrieben hat. Ulrich Gerhardt liebt das Spiel mit dem Zufall. So wird alles, was an diesen Orten geschieht, Teil der späteren Hörspielmischung. Vereinzelte Rufe und Pfiffe auf dem arabischen Markt. Eine Kaffeebar im Altstadtviertel. Läutende Kirchenglocken und eilige Mädchenschritte auf einer Treppe. Polizeisirenen kombiniert mit Musik aus einer nahegelegenen Kneipe. Eine startende Harley Davidson. Die Geräusche einer Telefonzelle. Der alte Hafen mit seiner Fähre. Und der Wind im Hafen von Legut. Diese Aufnahmen sind es, die seine Inszenierungen lebendig, gerade in diesem Fall aber auch politisch machen. In die arabische Welt hat es mich eigentlich immer wieder gezogen. Deswegen, also ist mir ja völlig unverständlich, warum hier so eine große Ablehnung besteht, den Arabern gegenüber. Dass das mit unserer Kultur ist und wir aus dieser arabischen Verbindung ja auch die abendländische Welt mitgestaltet haben. Also wir können das gar nicht vergessen. Und das ist einfach ganz wichtig für uns, dass wir die arabischen Wurzeln in uns auch weiter spüren können. 2003 setzte Deutschlandradio ISOs Marseille-Trilogie mit den Teilen Chaumont und Solea fort. Ulrich Gerhardt war nun auch für die Bearbeitung verantwortlich und berücksichtigte darin stärker die andere Seite des Kommissars. Seine Liebe zu den Frauen, zum guten Essen, zu den Farben und Gerüchen der Stadt und zur Einsamkeit, zum Meer. Dass Hans-Peter Hallwachs diesen Kommissar spielen sollte, war für ihn keine Frage. Naja, der ist mein Spezi eigentlich für lauter solche Rollen gewesen. Also es muss so ein lässiger Intellektueller sein, der halt gern Whisky trinkt und der auch ein bisschen großzügig ist, der nicht so kleinkariert wirkt, ja. Und da gibt es nur wenige solche Protagonisten, die man finden kann. ISO, 1945 in Marseille geboren und selbst Kind von Einwanderern, kämpfte bis zu seinem frühen Tod für ein Marseille ohne Rassismus, ohne Xenophobie. Und natürlich spielte bei ihm, wie später auch im Hörspiel, die Musik eine herausragende Rolle. Georges Brassens, Ray Charles, John Coltrane, Leo Ferré, Miles Davis. Aber eben auch die Marseiller Immigrantenband IAM, die in den 90er Jahren mit ihrem Hit Total Cheops sogar titelgebend war. Und eine Liebeserklärung an seine algerischen Nachbarn stellt die so über Aisha her, gesungen von Khaled, auch bekannt als König des algerischen Reichs. Aisha, Aisha, écoute-moi. Hören Sie jetzt den ersten Teil von Total Cheops. Total Cheops. Kriminalhörspiel in zwei Teilen von Jean-Claude Iso. Deutsche Übersetzung und Hörspieleinrichtung Harald Brandt. Regie Ulrich Gerhardt. La mort frappera sans retard ceux qui oseront troubler le sommeil éternel du Pharaon. Erster Teil. Un jour, il y a eu autre chose. Pharaon revient. Il a régné sur la haute et la basse Égypte, autrement dit sur l'univers. Nachtzug. Fremdenlegionäre. Weniger Kontrollen. Er hatte nur ihre Adresse. Rue de Pistole in der Altstadt. Schon seit Jahren war er nicht mehr in Marseille gewesen. Jetzt hatte er keine Wahl. Ein 2. Juni und es regnete. Die engen Gassen waren schmutzig, wie immer, aber die Sanierungsarbeiten hatten auch hier schon begonnen. Von der Rue de Pistole war nur noch die Hälfte übrig, die geraten Nummern. Er war zu früh, hatte aber keine Lust, in einem Café die Zeit totzuschlagen. Als sie ihm die Tür öffnete, ging er durch das Zimmer und setzte sich in den einzigen Sessel. Wie eine alte Angewohnheit. Erst dann schaute er sie an. 20 Jahre. Sie stand vor ihm, die Hände in den Taschen des strohgelben Bademantels vergraben. Die Farbe ließ ihre Haut dunkler erscheinen und brachte ihre schwarzen Haare, die sie jetzt kurz geschnitten trug, zur Geltung. Sie war fraulicher geworden, hatte sich aber sonst nicht verändert. Lol, die Zigeunerin. Ich könnte einen Kaffee gebrauchen. Sie nickte mit dem Kopf, ohne ein Wort zu sagen. Ohne ein Lächeln. Er hatte sie aufgeweckt. Aus dem Traum, den sie wohl jede Nacht träumte. Von Manu. Aber Manu war tot. Seit 3 Monaten. Du hast immer noch kein Telefon. Hugo mochte, dass sie so wortkarg war. Keine unnützen Erklärungen. Das Schweigen brachte ihre Leben wieder in Ordnung. Ein für alle Mal. Du kannst dich da hinlegen, wenn du müde bist. Hier sind die Schlüssel. Ich komme spät zurück. Warte nicht. Immer noch Animierdame. Hostess. Im Vamping. Und da will ich dich nicht sehen. War auch nicht meine Absicht. Deine Absichten habe ich sowieso nie verstanden. Wirst du Fabio treffen? Später, vielleicht. Wie ist er? Wie wir. Wie du. Wie Manu. Wir haben nichts aus unserem Leben gemacht. Räuber oder Gendarme, also. Du mochtest ihn sehr, nicht wahr? Ich mag ihn sehr. Die... Unter deinem Kopfkissen. Der Rest ist in der Schublade. Ciao. In 9 mm. Er hatte sie Loll mit der Post geschickt, bevor er Paris verließ. Zu viel Bullen überall. Die Republik hatte die große Weißwäsche begonnen. Null Einwanderung. Der neue französische Traum. Bei einer Kontrolle wollte Hugo keine Probleme. Es reichte schon, dass seine Papiere gefälscht waren. Die Pistole war ein Geschenk von Manu zu seinem 20. Geburtstag. Hugo trug sie immer bei sich, hatte sie aber nie benutzt. Man tötet nicht einfach so. Auch nicht, wenn man bedroht ist. Es gab immer eine andere Lösung. Und er war immer noch am Leben. Aber heute brauchte er sie. Die Altstadt, Le Panier, Immigrantenviertel. Hugos Vater kam mit 2 Brüdern aus Neapel. Manus Eltern waren Spanier. Die einen auf der Flucht vor Franco, die anderen vor Mussolini. Und alle auf der Flucht vor der Armut. Im Panier zu leben war eine Schande. Viertel der Seeleute und der Nutten, der Schanker der Stadt, das große Lupanar. Für die Nazis, die davon träumten, es zu zerstören, war es ein Schandfleck der westlichen Welt. Hugos Eltern gehörten zu den Vertriebenen. Mitten in der Nacht mussten sie ihre Wohnung verlassen. 24. Januar 1943. Ein paar Sachen auf eine Karre geladen und an die Canebière hoch. Unter den spöttischen Blicken derer, die ganz normal zur Arbeit gingen. Und die deutschen Sprengmeister begannen mit der Verminung der Unterstadt. Baptiste? Ich bin Hugo, ein Freund von Manu. Salut, Gary. Komm morgen zum Aperitif ins Piano, gegen 1. Ich freue mich, dich zu sehen. Ciao. Er hatte Marseille verlassen. Ohne ein Wort für Manu, seinen einzigen Freund. Ohne ein Wort für Loll, in die beide verliebt waren. Kairo, Djibouti, Aden, Harar. Jugendträume und verlorene Unschuld. Von Argentinien nach Mexiko. Asien, um mit den letzten Illusionen aufzuräumen. Und einen internationalen Haftbefehl wegen Schmuggel mit Kunstwerken am Hals. Manu hatte es erwischt. Nach einem Einbruch bei Eric Brunel, einem bekannten Marseiller Rechtsanwalt. Hingerichtet. Loll wartete auf ihn in Madrid bei ihrer Mutter. Dort wollte er sie treffen. Mit dem Geld. Sie hatten vor, nach Sevilla zu gehen und ein neues Leben zu beginnen. Marseille zu vergessen. Der Mörder war Hugo nicht wichtig. Ein bezahlter Killer sicherlich aus Lyon oder Mailand. Er wollte den Schweinehund, der den Auftrag gegeben hatte. Und Battisti würde ihm helfen. Warum bist du hier? Vergiss die Frage. Das hat mich nicht sehr weit gebracht, keine Fragen zu stellen. Zucca oder Monsieur Charles, wie man ihn im Milieu nannte. Einer der alten Garde, dem man nie etwas anhängen konnte. Mit dem Bullen auf Du und Du. Stolz. Verächtlich. Sah aus wie Brando im Paten. Sie sahen alle so aus. Hier oder in Palermo oder in Chicago. Hugo mochte sie nicht. Jetzt hatte er einen in der Schusslinie. Die Informationen von Battisti waren Gold wert. Das ist ein Ticket für den Zug um 13:54 nach Paris. Im Schließfach am Gare de Lyon findest du 2 Koffer mit Klamotten, in denen 100.000 Franc versteckt sind. Du fährst nach Cancale in die Bretagne. Ich habe dir im Hotel de Marronnier für 5 Nächte ein Zimmer reservieren lassen. Darf ich auch mal was sagen? Nein. Löse dein Konto auf und vernichte deine Kreditkarte und dein Scheckheft. Wechsel so schnell wie möglich deine Identität. Und du? Ich rufe dich morgen an. Beeil dich, ich möchte nicht, dass du den Zug verpasst. Was wirst du tun, Hugo? Mit der nackten Faust in ein Wespennest schlagen, glaube ich. Rue des Esperettes, unterhalb von Zucca's Villa an der Corniche, mit Blick auf die gesamte Bucht. Von Estac bis zur Pointe Rouge, die Inseln Frioul und das Château d'If. Marseille Cinemascope. Den ganzen Vormittag lang hatte Hugo die jungen Araber im Panier gesucht, die ihm gestern schon aufgefallen waren. Sie blieben nie am gleichen Ort. Das war die Regel. Schließlich fand er sie an der Fontaine de Caluse. Das Motorrad lehnte am Brunnen. Der Chef der Bande stand auf, als er ihn kommen sah. Ich brauchte eine Mühle für den Nachmittag. Bis 6. 2000 Cash. 16.59 Uhr. Sukar sah ihn kommen. Er verstand, aber es war zu spät. Die Augen weit aufgerissen. Angst. Eigentlich hätte das genügt, dass er sich in die Hose schiss vor Angst. Hugo drückte den Abzug. Mit Ekel. Vor sich selbst. Vor ihm. Vor der Menschheit. Er schoss ihm das ganze Magazin in die Brust. Fontaine de Caluse, 18.20 Uhr. Von den jungen Arabern keine Spur. Seltsam. Montée des Accoules, Montée Saint-Esprit, Traverse de Repentis, Place de l'Ange. Hugo ließ das Motorrad stehen und lief die Treppen hinunter. Sie waren zu zweit, in Zivil. Pierre Ugolini. Hugo. Ich kam zu spät. Meine Kollegen hatten mal wieder Cowboy gespielt. Alles Anhänger von General Custer. Ein guter Indianer ist ein toter Indianer. Und in Marseille gab es fast nur Indianer. Das Dossier von Hugo war auf dem falschen Schreibtisch gelandet, dem von Kommissar Ock. Bekämpfung der Großkriminalität. Absolute Priorität in Marseille. Meine Aufgabe war es, in den Vorstädten für Ruhe zu sorgen. Und Kunstfehler durfte ich mir nicht leisten. Hugo war mein Freund. So wie Manu. Und beide tot. Was war wirklich passiert? Die Pistole eines Smith & Wesson lag neben seiner Hand. Wollte er schießen? Ich sollte es wohl nie erfahren. Das Magazin war leer und von den Anwohnern würde keiner sprechen. Ihre Aussage hatte sowieso kein Gewicht. Nur die von Ock ausgesuchten Zeugen waren glaubwürdig. Tut mir leid für deinen Freund. Verpiss dich. Rudy Cartier. Morvan kommt mir entgegen. Eliteschütze. Ein Killergesicht, kein Polizist. Ich lege alles, was ich an Hass habe, in meinen Blick. Er zuckt nicht mit der Wimper. Für ihn existiere ich gar nicht. Bin nur ein Vorstadtbulle. Oben in der Straße beobachten ein paar junge Araber die Szene. Hinter ihnen liegt das Motorrad, das Hugo zurückgelassen hat. Wie heißt du? Jamel. Ist das deine Maschine? Nimm sie und verschwinde, solange die da unten noch beschäftigt sind. Na los, du machst sie sauber und versteckst sie für ein paar Tage, klar? Sücker. Auf der Küstenstraße von einem Motorradfahrer erschossen. Der letzte der großen Bosse. Es war mir klar, dass Hugos Auftauchen in Marseille damit zusammenhing. Es war mir auch klar, dass ich das keinem erzählen würde. Warum auch? Hugo war tot. Manu war tot. Und Sücker keine Träne wert. Die Fähre nach Ajaccio legte ab. Monte Doro. Dieser Blick auf den Hafen war der einzige Vorteil meines schäbigen Büros im Hauptkommissariat. Aber der Hafen ist ruhig geworden. Zu ruhig. Marseille ist keine Stadt für Touristen. Es gibt nichts zu sehen. Ihre Schönheit kann man nicht fotografieren. Man muss Partei ergreifen, teilnehmen. Dafür oder dagegen sein. Sein. Mit aller Macht. Nur so kann man sehen, was wirklich zählt. Aber dann ist man schon mittendrin. Im antiken Drama. Wo der Tod der Held ist. Selbst um zu verlieren, muss man kämpfen in Marseille. Die Fähre war nur noch ein dunkler Fleck gegen die untergehende Sonne. Und ich zu sehr Bulle, um die Realität wörtlich zu nehmen. Wer hatte Hugo Weiss gesagt, dass Sücker für Manus Ermordung verantwortlich war? Warum hatte Ock sich Hugo nicht schon gestern Abend geschnappt? Oder heute Morgen? Und wo war Loll? Loll, unsere Freundin. Wir waren alle drei in sie verliebt, aber ich wusste, dass ich keine Chancen hatte. Ich lebte ja nicht im Panier. Meine Eltern hatten die Altstadt verlassen, als ich zwei war. Wir wohnten in der Capellette, Italo-Viertel. Loll wurde eine Komplizin, ein Kumpel. Das war schon sehr viel. Ebenso viel wie die Freundschaft zu Hugo und Manu. Ich kam erst nach Mitternacht zu Hause an, ein bisschen außerhalb von Marseille. Les Goudes, die Küstenstraße bis zum Strand der Rouca Blanc, dann immer weiter am Meer entlang, Vieille Chapelle, Pointe Rouge, Campagne Pastrée. Stadtteile, die immer noch wie Dörfer sind. Dann die Madrague von Montredon. Hier scheint Marseille aufzuhören. Nur noch eine enge, kurvenreiche Straße, dicht über dem Wasser in den Fels geschnitten. Am Ende der kleine Hafen von Les Goudes. Das Sommerhaus, den Cabanon, in dem ich jetzt wohnte, hatte ich von meinen Eltern geerbt. Jedes Wochenende traf sich die ganze Familie hier zum Essen. Und ich kann mich noch an den Geruch von Basilikum, Thymian und Lorbeer erinnern, der die Zimmer erfüllte. Und dass wir Kinder alle in einem Bett schliefen, weil so wenig Platz war. Neben meiner Cousine Gelou, deren Brüste gerade anfingen zu wachsen. Ich war glücklich. Als meine Mutter starb, wurde alles anders. Mein Vater hat nie wieder die Füße ins Sommerhaus gesetzt. Es gehörte jetzt Manu, Hugo und mir. Ich war 16. Wir verwandelten es in unsere Räuberhöhle mit unseren Schätzen. Die Bücher hatten wir von Antonin, einem anarchistischen Antiquar am Cours Julien. Manchmal wurde unserer Nachbarin Honorine die Musik zu viel und sie schimpfte uns aus. Besonders als wir das Konzert von Newport entdeckten, Ray Charles. Wir konnten die Platte nicht oft genug hören, in voller Lautstärke. Sie würde es meinem Vater erzählen, sagte Honorine. Das kühlte uns etwas ab. Und außerdem mochten wir sie sehr gern, alle drei. Die Fische, die sie uns zubereitete, fing ihr Mann Tournou. Manchmal nahm er uns mit aufs Meer, brachte uns das Angeln bei. Jetzt liegt sein Boot unter meinem Fenster, die Tremolino. Dann kam der Militärdienst. Manu blieb in Fréjus, wo wir zusammen die Grundausbildung gemacht hatten. Hugo wurde nach Nouméa geschickt und ich nach Djibouti. Danach waren wir nicht mehr dieselben. Gelegenheitsjobs ohne Zukunft und irgendwann der erste Überfall auf eine Apotheke. Fast zu leicht. So ging es weiter. Plötzlich hatten wir Geld, viel Geld. Die Nächte feierten wir mit den Zigeunern in Estac und machten die Bekanntschaft von LOL. Platz Sadi Carnot. Wieder eine Nachtapotheke. Diesmal wehrt sich der Inhaber, eine Sirene heult und ein Schuss geht los. Am nächsten Tag engagiere ich mich für 3 Jahre in der Kolonialarmee. Der Typ ist lebendig, aber querschnittsgelähmt. Ich gehe wieder zurück nach Djibouti. Dort habe ich Hugo zum letzten Mal gesehen. Nach Mitternacht, Les Goudes. Um die Nachbarn nicht aufzuwecken, bin ich rausgerudert, ohne den Motor anzuwerfen. Das Essen von Honorine und eine Flasche Wein liegen im Boot. Wieder so eine Nacht, in der ich nicht weiß, warum ich Bulle bin. Leiter einer Brigade, die in den Vorstädten für Ruhe sorgen soll. Die soziale Bombe durch präventiven Einsatz entschärfen. Immer mehr die Arbeit eines Erziehers oder eines Sozialarbeiters. Immer weniger Polizist. Meine Kollegen haben recht, ich gleite ab. Ich werde ein gefährlicher Polizist, der nicht mehr fähig ist zu schießen, um das Leben meines Kumpels zu retten. Zig-zag-zog, un pro et prenne la fuite en zig-zag-yo. La terre est paniquée, normal. Commandeur Athénaton du vaisseau amiral de la flotte J.I. avec de Marseille. Sag mal, Rachid, ich gehe jetzt ins B7. Da drüben, 5. Stock, zu Moulou. Mouloud Larbi, kennst du? Logo, und weiter? Das da ist meine Karre und ich möchte nicht, dass hier irgendwas passiert. Nicht mal ein Kratzer. Pass auf sie auf. Bin doch kein Parkplatzwächter, Monsieur. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht für dich. Also, kein Kratzer, Rashid, sonst... Ich hab nichts gemacht. Sie können mir nichts anhängen. Ich kann alles, Rashid. Ich bin Bulle. Vergiss das nicht. Sie ist verschwunden. Leila ist verschwunden. On ne me traitera pas de soumis à l'état d'inactif et passif. On ne me qualifiera pas, non. Moulou lernte ich vor 2 Jahren im Kommissariat kennen, als er seine Söhne Kader und Driss abholte, die im Viertel den Aufstand geprobt hatten. Wegen Batterien, die der armenische Händler an der Ecke nicht zurücknehmen wollte, obwohl sie eindeutig leer waren. Das Übliche, Wortwechsel, rassistische Beleidigungen und dann die Bedrohung mit der Knarre. Draußen sammelte Driss einen Stein auf und schmiss ihn ins Schaufenster, worauf der Händler schoss, ohne zu treffen. Aber 10 Minuten später waren 100 Kids vor seinem Laden, die erst nach 2 Stunden durch die Einsatzpolizei wieder zerstreut werden konnten. Ich war fuchsteufelswild. Gerade das sollte ja vermieden werden. Damals hat mir Mulu sein Leben erzählt, damit ich begreife, die Arbeit in Fos-sur-Mer in den 70ern, wo Europas modernste Stahl- und Aluminiumfabriken gebaut werden sollten. Ein totgeborenes Projekt. Streiks, Fabrikbesetzungen und dann das Aus. Tausende blieben auf der Strecke, unter ihnen Mulu. Seine Frau Fatima starb, als Driss geboren wurde. Und Mulu fand nur noch Gelegenheitsarbeiten. Aber auch das war eine Chance, wie er sagte. Mulu glaubte an Frankreich. Laila war seine älteste Tochter, Studentin in Aix an der Geisteswissenschaftlichen Fakultät. Und Mulu war nicht nur grenzenlos stolz, sondern vertraute ihr auch. Deshalb durfte sie allein im Studentenwohnheim in Aix wohnen, ihr eigenes Leben führen. Sie telefonierte regelmäßig und kam immer am Wochenende. Kein Lebenszeichen seit 3 Tagen. Vielleicht hat sie ihr Examen nicht geschafft. Sie schämt sich und traut sich nicht zurückzukommen. Vielleicht. Du solltest hinfahren, Monsieur Montal. Ihr sagen, dass es nicht schlimm ist. Ich glaubte ebenso wenig wie Mulu an das verpatzte Examen. Den Text ihrer Diplomarbeit hatte ich gelesen. Poesie und Integration. Sie schlug Brücken zwischen Orient und Okzident, zwischen Sindbad dem Seefahrer und verschiedenen Episoden aus der Odyssee. Und schloss damit, dass die französische Sprache ein Ort der Begegnung sei. Die Sprache von Rimbaud, Valéry und Charles könne sich verwandeln, behauptete sie, neue Mischformen entwickeln. So wie in Marseille, wo schon ein Kauderwelsch aus einem mit provenzalischen Resten vermischten Arabisch gesprochen wurde. Dazu italienische, spanische, arabische Einflüsse und eine gute Portion Argot. Die Kids kamen damit gut zurecht, auf der Straße. Zu Hause und in der Schule war es eine andere Geschichte. Laila. In den letzten 2 Jahren hatten wir uns immer öfter gesehen, alle ausländischen Restaurants in Marseille ausprobiert und lange Diskussionen über Literatur geführt. Dann kam der Punkt, der unvermeidlich war und vor dem ich Angst hatte. Letzten Sommer nach einem Essen im Tamaris, einem griechischen Restaurant in der Bucht von Samina, ganz in meiner Nähe. Wir saßen am Strand, und Laila hatte mir ein Gedicht von Brocquier auf Arabisch rezitiert. Ich habe es für dich übersetzt, damit du es in meiner Sprache hörst. Ich hatte Lust, sie in meine Arme zu nehmen und an mich zu drücken. Aber ich wusste auch, wie es enden würde. Im Bett. Und dann die Tränen. Laila war nicht die Frau, die ich suchte. Ich begehrte sie, hatte aber nicht das Recht, mit ihr zu spielen. Nicht mit ihr. Sie waren so gut für mich. Ich küsste sie auf die Stirn. Gehen wir zu dir? Ich bring dich zurück nach Aix. Das ist besser für dich. Und für mich. Ich bin doch nur ein alter Idiot. Es gibt sehr nette alte Idioten. Nein, Laila, du brauchst jemanden, der weniger verrückt ist. Und jünger. Auf der Fahrt nach Aix sprachen wir kein Wort. Laila rauchte, ohne mich anzusehen. Ich hatte eine Kassette von Calvin Russell eingelegt. Bevor der Sänger Baby, I Love You anfing, wechselte Laila das Band. Arabische Laute. Die Musik, die sie sich für unsere Liebesnacht vorgestellt hatte. Ich traute mich, ihr einen kurzen Blick zuzuwerfen. Sie war schön. Schön für mich. Ja, ich begehrte sie. Du hättest es nicht zulassen sollen. Was? Dass ich dich liebe. Das war vor 1 Jahr. Seitdem hatten wir uns nicht wiedergesehen. Aber vor 15 Tagen lag ihre Diplomarbeit in meinem Briefkasten mit einer Karte. Für dich bis bald. Ich werde sie suchen, Mulut. Hab keine Angst. Der Hausmeister im Studentenwohnheim konnte mir auch nicht weiterhelfen. Ihr Zimmer sah aus, als wäre sie nur für ein paar Stunden weggegangen. Auf dem Tisch lag das Buch von Brocquier, das ich ihr geschenkt hatte. Le Bar d'Escale, Originalausgabe von 1926. Einer meiner Schätze, von Antonin. Ich blätterte die vergilbten Seiten durch und steckte es in meine Tasche. Auf dem Parkplatz stand Lailas roter Fiat. Entweder war sie mit dem Bus weggefahren oder abgeholt worden. Im Sekretariat sagte man mir, dass Laila Larbi ihr Examen mit Auszeichnung bestanden hätte, was meine Unruhe nur noch verstärkte. Heute Morgen hatte ich mit Honorine gesprochen, ihr von Hugo erzählt. Ich wollte nicht, dass sie es durch die Zeitungen erfuhr, aber die Schlagzeilen beschäftigten sich sowieso nur mit Sükars Tod. Und jeder fragte sich, ob sein Tod nicht einen neuen Bandenkrieg auslösen würde. Genau das, was die Stadt jetzt am wenigsten brauchte. Die wirtschaftliche Krise war schlimm genug. Die Kraftprobe zwischen den Dockern und der Hafenverwaltung hatte ihren Höhepunkt erreicht. Keiner wollte nachgeben. Für die Dockarbeiter war es eine Frage der Ehre. Und die Ehre darf man nicht anrühren in Marseille. Deswegen war Hugo zurückgekommen. Wegen der Ehre. Der von Manu, der von Lol. Der Ehre unserer Jugend, unserer Freundschaft und unserer Erinnerung. Honorine wusste das. Sie hatte Angst, dass ich in eine Falle lief. Das konnte ich in ihren Augen lesen. Sie sah mich schon in der Gosse liegen, 5 Kugeln im Rücken, wie Manu. Oder 3, wie Hugo. Und das wollte sie nicht. Ich war der Letzte. Meine Ehre musste es sein, zu überleben. Haben Sie Neuigkeiten von Laila? Deswegen bin ich hergekommen, Driss. Weißt du, ob deine Schwester einen Freund hat? Ich denke, Sie sind ihr Freund. Wir sind befreundet, ja. So wie du und ich. Ich dachte, Sie nageln sie. Ich hätte ihm eine runterhauen können. Es gibt Ausdrücke, die ich einfach zum Kotzen finde, besonders diesen. Ohne Respekt gibt es kein Vergnügen. Und der beginnt bei den Worten. Ich nagel keine Frauen. Ich liebe sie. Versuch es wenigstens. Sie hat keinen Freund. Nur uns. Kader, den Vater und mich. Die Uni, ihre Freundinnen und sie. Ständig spricht sie von ihnen. Sie müssen sie finden. Das ist ihr Job. Ostop. Restaurant mit Nachtlizenz am Opernplatz, wo sich Melomanen und Prostituierte begegnen. Ich war zu ausgelaugt, um gleich nach Hause zu fahren und wollte Marie-Lou treffen. Eine junge Hure von den Antillen, die seit 3 Monaten im Viertel arbeitete. Superb. Wie Diana Ross mit 22. Nichts Vulgäres an ihr. Nicht einmal ihre Art, an der Bar zu sitzen. Beinahe hochmütig. Es gab wenig Männer, die sie anzusprechen wagten, ohne dass sie es selbst durch einen Blick entschieden hätte. Wir trafen uns von Zeit zu Zeit. Für sie war ich ein idealer Kunde. Und für mich war es einfacher, als zu lieben. Wie laufen die Geschäfte? Ach, hallo. Spendierst du mir ein Glas? Ich hatte einen Plan für den Abend, aber er hat mich nicht inspiriert. Wie sah er aus? Wie ein Bulle. Ich sehe zuerst Moline, stehe auf und gehe zur Tür. Dann bemerke ich die anderen Typen von Ochs Brigade an verschiedenen Straßenecken. Und wahrscheinlich in den geparkten Autos. Ein grauer Jaguar fährt in die Rue Saint-Saëns. Besquet spricht in sein Walkie-Talkie. Morvan, der Scharfschütze, steigt aus einem Wagen und überquert den Platz, als wolle er in die Commanderie gehen, den Nachtclub. Im Vorbeigehen klopft er nachlässig an die Tür eines Taxis. Der Jaguar hält hinter dem Taxi. Ein großer, kräftiger Araber in Anzug und Krawatte steigt aus und schaut nach rechts und links. Ein Leibwächter. Dann Scheiße. Al-Dakil, l'Immigré, der Boss der arabischen Unterwelt. Ich hatte ihn nur einmal bei einer Vernehmung gesehen, aber Ock konnte ihm nichts nachweisen. Al-Dakil knüpft seine Jacke zu und beugt sich vor, um mit dem Chauffeur des Jaguar zu sprechen. Aus dem Taxi steigen 2 Männer, dann fährt es weg. Ich habe gerade noch Zeit, die Nummer zu notieren. Die Schießerei beginnt. Al-Dakil und sein Leibwächter gehen zu Boden. Dann ohne Warnung eröffnen Ochs Männer das Feuer auf die beiden Killer aus dem Taxi. Was ist los? Nichts sehr Angenehmes, eine Abrechnung. Scheiße, dann kann ich mir die Kunden abschminken heute Abend. Richtig, deshalb verschwinden wir jetzt. Ich lade dich zum Essen ein. Georg, bring the beat back! Voici le tombeau de Pharaon. La pyramide qu'il fit construire pour y soutenir un siège millénaire. Um 6 Uhr aufgewacht. Der kupferfarbene Rücken von Marie-Lou erinnerte mich an Lull. Eine halbe Flasche Wasser getrunken, angezogen und raus. Auf der Straße holten mich meine Gedanken ein. Die Frauen in meinem Leben. Ich hatte sie geliebt, alle. Sie hatten mir ihre Zeit gegeben. Und Zeit ist etwas Wesentliches im Leben einer Frau. Sie ist real, konkret, während sie für den Mann relativ bleibt. Was hatte ich ihnen gegeben? Zärtlichkeit, Vergnügen, schnelles Glück. Auf diesen Gebieten war ich nicht schlecht. Aber danach? Danach ging bei mir alles zu Bruch. Ich konnte nicht mehr geben und nicht mehr empfangen. War wieder auf der anderen Seite der Grenze, in meinem Territorium, wo meine eigenen Regeln und Gesetze galten. Die fixen Ideen eines alten Idioten, wo ich mich verlor. Und diejenigen verlor, die sich hineingewagt hatten. Leila hätte ich bis dahin bringen können, bis in diese Wüste, wo der Weg in Trauer und Wut endet und ich nur noch auf der Flucht bin. Die Nacht mit Marie-Lou, für die ich bezahlt hatte, machte mir zumindest eins klar. In der Liebe war ich verloren. Und das brachte mich in Rage, gegen Marie-Lou, gegen mich selbst, gegen die Frauen und gegen die ganze Welt. Rue d'Aubagne. Diese Straße runterzugehen ist eine Reise. Geschäfte und Restaurants wie fremde Häfen. Italien, Griechenland, Türkei, Libanon, Madagaskar, La Réunion, Thailand, Vietnam, Afrika, Marokko, Tunesien, Algerien. Und als Bonbon Arax, wo sie die besten Lukum verkaufen. Ich hatte keine Lust, meinen Wagen am Kommissariat abzuholen und nach Hause zu fahren. Selbst zum Angeln hatte ich keine Lust. In der Rue Longue des Capucins war der Markt schon voll im Gange. Vermischte Düfte von Koriander, Kumin, Curry und frischer Minze. In einem Bistro bestellte ich mir einen doppelten Kaffee. Die Schießerei am Opernplatz war auf allen Titelseiten. Kommissar Ock wurde für seinen kaltblütigen Einsatz gelobt, der unschuldige Opfer verhindert hätte. 5 tote Gangster. Und die Frage, wie es weitergehen würde. Das Bild von Morvan, der den Platz überquert und mit der flachen Hand an die Tür des Taxis schlägt, lässt mich nicht los. Die beiden Typen, die das Feuer eröffnet hatten, waren kleine Fische. Aber wer steckte dahinter? Das war der Knackpunkt. Wie üblich gab Ock der Presse gegenüber keine Kommentare ab. Auch nach einem zweiten Kaffee wurde mein Kopf nicht klarer. Ich hatte einen ganz schönen Kater und musste mich zwingen, aufzustehen. Canebière, Courbezins, Rue de Lorette, Rue de Panier, Rue de Pistole, vor der Wohnung von Loll. Das einfache Schloss in der Tür habe ich schnell geöffnet. Im Zimmer lasse ich mich aufs Bett fallen. Kaputt und den Kopf voll mit schwarzen Ideen. Nicht mehr denken, schlafen. Als ich aufwache, ist es schon 2 Uhr nachmittags, schweißgebadet. Hinter den Jalousien ist die Hitze zu spüren. Es ist Samstag. Perrol hat Bereitschaftsdienst, ein ruhiger Typ und clever genug, um mich überall in Marseille aufzutreiben, wenn etwas passiert. Die kalte Dusche erfrischt mich kaum. Warum bin ich hierher gekommen, in die Wohnung von Loll? Sie war im Zentrum der Freundschaft zwischen Hugo, Manu und mir, eine Roma, eine Reisende. Sie durchquerte den Raum und die Zeit schien sie nicht zu betreffen. Die Hand nach ihr auszustrecken, bedeutet, ein Phantom umarmen zu wollen. Es blieb nur etwas vom Staub der unendlichen Reise an den Fingerspitzen haften. Als Manu starb, war es meine Aufgabe, Loll davon zu unterrichten. Selbst wenn wir uns in den letzten Jahren wenig gesehen hatten. Ich rief sie in Madrid an und sie nahm das nächste Flugzeug nach Marseille. Nach der Beerdigung fuhren wir zu dem kleinen Haus in Estac, wo sie mit Manu gelebt hatte. Stundenlang saßen wir vor dem Feuer, ohne zu sprechen, und legten eine Platte nach der anderen auf. Paco de Lucia, Sammy Kös, Django und Billie Holiday, das Gesamtwerk. Loll in meinen Armen. Ihr Körper war warm und sie zitterte. Wir erreichten das Ende der Nacht, die Stunde, wo die Dämonen tanzten. Was wirst du jetzt machen? Alles, was ein Bulle machen kann. Nicht mehr? Was soll ich noch mehr tun? Mit mir schlafen zum Beispiel. Bist du deswegen hergekommen? Ich habe die Ohrfeige nicht kommen sehen. Sie hat mit voller Kraft zugeschlagen und mich dann rausgeworfen. Was war ich nur für ein dummes Arschloch? Plötzlich fühle ich mich wie ein Eindringling. Die Wohnung ist aufgeräumt und sieht aus, als würde Loll jeden Moment wiederkommen. Aber wo ist sie? Da ich die Frage nicht beantworten kann, begieße ich wenigstens ihr Basilikum und ihre Minze. mit Liebe. An einem Haken neben der Tür hängen die Wohnungsschlüssel. Ich schließe ab und stecke sie in meine Tasche. Geht's gut, Jamel? Ja, Monsieur. Na komm schon, ich gebe einen aus. Hast du das Motorrad versteckt? So wie Sie es mir gesagt haben. Hör mal, Monsieur, die haben mir schon voll Fragen gestellt. Muss ich das nochmal erzählen? Wer die? Bist du denn kein Bulle? Ich hab dich was gefragt. Na, die anderen. Welche anderen? Die anderen eben, die ihn abgeknallt haben. Heiße Sache. Haben mir gesagt, dass sie mich wegen Mittäterschaft einbuchten könnten. Wegen der Mühle. Wer war der Typ eigentlich? Au royaume des aveugles, le Bornirois. Je m'en rappelle, ce jour-là, la peur quand 27% ont collaboré avec l'envahisseur. Maudit soit-il, la même rap, je presse. Sie wussten es also, dass Hugo Zucker auf dem Gewissen hatte. Ich war versucht, Jamel die ganze Geschichte zu erzählen, aber er würde mir nicht glauben. Schließlich war ich Bulle. Alles, was er verabscheute. Komm ran, Fabio, so schnell du kannst. Wir haben die Kleine gefunden. Ich hatte noch nie so etwas Widerliches gesehen. Leila lag mit dem Gesicht zur Erde auf einem Weg, nackt. Unter ihrem linken Arm hielt sie noch ihre Kleider an sich gepresst. Drei Einschusslöcher in ihrem Rücken, an denen sich schon die Ameisen zu schaffen machten. Sie war vergewaltigt worden und dann niedergeschossen, als sie wegrannte. Ich zog das weiße Laken wieder hoch und richtete mich auf. Der Himmel war blau, ein vollkommenes Blau, das hinter dem dunklen Grün der Pinien noch leuchtender erschien. Hier hatte Cézanne das Bergmassiv des Saint-Victoire gemalt, bei Vauvenargues, einem kleinen Dorf in der Nähe von Aix-en-Provence. Vielleicht genau an dieser Stelle. Leila, ich hätte dich lieben sollen, verzeih mir. Willst du noch warten? Worauf? Keiner braucht uns hier. Woanders übrigens auch nicht. Du weißt das, Perol, nicht wahr? Wir sind Versager. Wir existieren gar nicht. Hauen wir ab. Du hast die Kleine geliebt, nicht wahr? Entschuldige, du musst nicht darüber sprechen. Leila hatte mehr Glück als die meisten Einwandererkinder. Vielleicht war das schon zu viel. Das Leben hat ihr alles wieder weggenommen. Ich hätte sie heiraten sollen, Perol. Die Katastrophe wäre vielleicht trotzdem geschehen. Mulu. Er saß vor mir und hörte mich an, ohne sich zu bewegen. Versteinert. Für immer. Dann fing er an zu zittern. Er hörte mir gar nicht mehr zu. Und alterte vor meinen Augen. Als ob ihn die Jahre plötzlich einholten. In solchen Momenten der Verzweiflung wird einem bewusst, dass man im Exil lebt. Meinem Vater war es genauso gegangen. Mulu verlor die zweite Frau in seinem Leben, die sein Stolz war, die alle Opfer gerechtfertigt und seiner Entwurzelung endlich einen Sinn gegeben hätte. Algerien war nicht mehr sein Land und jetzt hatte ihn Frankreich endgültig zurückgestoßen. Jetzt war er nur noch ein armer Araber und keiner würde sein Schicksal beklagen. Ich rief Kader in Paris an, Leilas ältesten Bruder. Er sollte sofort kommen, sein Vater brauchte ihn und Driss auch. Dann telefonierte ich mit Mavros, einem Freund, der vor ein paar Jahren einen Boxsaal aufgemacht hatte und bei dem Driss in seiner Freizeit trainierte, auf meine Empfehlung, um von der Straße wegzukommen. Und Driss war gut. Jetzt sollte ihm Mavros sofort einen Kampf finden, ihn jeden Abend bis zur Erschöpfung arbeiten lassen, sonst würde er ausrasten. Das war sicher. Du musst jetzt gehen, Monsieur. Ich möchte allein sein. La petite épouse et la fille aînée étaient reparues avec la toilette. Seit einer Stunde war ich auf dem offenen Meer, Sonnenuntergang. Ich würde heute nichts fangen. Zum Angeln braucht man einen klaren Kopf. Es hätte mir gut getan zu weinen, aber die Tränen kamen nicht. Leila. Dass Manu irgendwann mal tot im Rinnstein liegen würde, habe ich immer befürchtet. Bei Hugo dagegen war es eine andere Geschichte. Hatte Ock Hugo anhand der Zeugenaussagen von Sükers Leibwächtern identifiziert oder schon beim Weggehen aus Lolls Wohnung beschatten lassen und Sükers Ermordung einfach abgewartet, weil sie in seine Pläne passte? Ich mochte Ock nicht. Aber dass er so machiavellistisch war, ging mir nicht in den Kopf. Und dann war da noch die andere Frage. Wer hatte Hugo über Sücker ins Bild gesetzt? Battisti. Battisti, natürlich. Wieso hatte ich nicht früher daran gedacht? Auch einer der alten Garde, der seine Karriere in den 40er Jahren als Handlanger für Guerini, den Marseiller Oberboss, begonnen hatte. Jetzt besaß er eine kleine Handelsgesellschaft und führte ein zurückgezogenes Leben. Ein Vermittler für Fachkräfte. Manu hatte für ihn gearbeitet. Was kann ich noch für dich tun? Morgen zum Essen kommen. Ich habe einen Seeteufel gefangen und Honorin wird uns Kabeljauzungen zubereiten. Das Marseille-Milieu ist am Ende. Es gibt keinen Nachfolger für die großen Chefs. Marseille ist nur noch ein Markt für die neapolitanische Camorra, die hier ihre Drogen reinpumpt. Die Kollegen von der Mailänder Zeitung Il Mondo haben den Umsatz aus dem Drogengeschäft für 1991 auf mindestens 7 Milliarden Dollar geschätzt. Und Sücker? Sücker hatte sich der Nuova Familia angeschlossen. Ach, eine Konkurrenz der neuen Camorra. Seine Geschäfte machte er auf der Achse Neapel, Marseille, holländische Antillen. Sücker war der Wäscher des Drogengelds, das er in Supermärkten, Restaurants und Immobilien anlegte. Verdammt, Babette. Du weißt einfach viel mehr über das Milieu als ich. Pass auf, Fabio. Ich werde in Paris eine Artikelserie über Marseille vorschlagen. Dann kriegst du deine Informationen und ich Geld für meine Recherche. Battisti, hier ist Fabio Montale. Weißt du, wer ich bin? Der Bulle. Der Freund von Manu und Hugo. Ich würde mich gern mit dir treffen. Ich bin ziemlich beschäftigt. Ich nicht. Bin sogar heute Mittag frei und durchaus bereit, mich von dir an einen netten Ort einladen zu lassen, um ein bisschen zu plaudern. Sonst? Könnte es Probleme geben. Für dich auch. Das würde Aufsehen erregen und das magst du doch nicht. Quand IAM a débarqué d'une autre galaxie en chip ou en trip, piqué en flip, la venue d'IAM est une rencontre du troisième type, comme à l'intérieur. Die Kleine ist am Samstag gegen 2 Uhr morgens getötet worden. Die Laboruntersuchungen haben ergeben, dass sie von mehreren Männern vergewaltigt wurde. Am Donnerstag und am Freitag. Aber nicht dort, wo man sie gefunden hat. Und jetzt pass auf. Das sind die 3 Kugeln, die in ihrem Körper steckten. Und die beiden hier hat man aus Aldakils Leiche rausgeholt. Das kann nicht sein. Lubé, das sind die gleichen. Aus derselben Waffe. Die beiden Killer vom Opernplatz sind identisch mit den Vergewaltigern. Sie sind tot. Die Ermittlung ist beendet, Fabio. Was ist mit der 3. Kugel? Aus der Astra Spezial. So eine Waffe ist am Opernplatz nicht benutzt worden. Eben. Es muss einen 3. Mann geben. Wie kommst du denn darauf? Ich hatte meine eigene Theorie über Vergewaltigung. Es sind immer 1 oder 3 Personen, niemals 2. Bei 2 muss immer einer zuschauen, warten. Eine allein, das ist die klassische Situation. Aber bei 3 wird daraus ein perverses Spiel. Eine Stunde später rief mich Lubé nochmal an und bestätigte, was ich vermutet hatte. Es war die 3. Kugel, die Leila tödlich getroffen hatte. Ins Herz. Anscheinend war die Ermittlung doch noch nicht beendet. Mit Battisti war ich in der Bar de la Marine verabredet, am alten Hafen. Am Nachbartisch erklärte der Besitzer 2 italienischen Touristen, dass die Marseille-Trilogie von Marcel Pagnol hier gedreht worden sei. Ich setzte alles auf eine Karte und fragte Battisti ohne Umschweife, warum er Hugo auf Sücker angesetzt hätte. Was weißt du? Dass du Hugo in den Tod geschickt hast. Sücker war protegiert. Und Hugo ist sofort danach erschossen worden. Von gut informierten Bullen. Das war eine Falle. Hör mal zu, Montale. Es gibt eine offizielle Version und daran hältst du dich. Du bist ein Vorstadtbulle. Hast ein schönes Häuschen am Meer. Pass auf, dass du es nicht verlierst. Die Ratschläge sind kostenlos. Die Rechnung ist für mich. Bevor ich ins Kommissariat zurückfuhr, holte ich mir von der Taxigesellschaft den Namen des Chauffeurs, dessen Wagennummer ich Samstagnacht bei der Schießerei am Opernplatz notiert hatte. Vielleicht war das eine Piste. Sonst verlief der Nachmittag ruhig, Routine. Dann kam die gute Nachricht, dass wir endlich etwas gegen Nasser Mourabet in der Hand hatten. Ein junger Dealer aus der Cité Bassans. der Kinder und Jugendliche für sich arbeiten ließ. Ihm selbst war nie etwas nachzuweisen. Aber gestern hatte er sich in einer Bar von Estac geprügelt und ist angezeigt worden. Die meisten zogen ihre Anzeige aus Angst schnell wieder zurück, aber diesmal schien das Opfer standhaft zu bleiben. Perol schlug vor, Morabit gleich morgen in aller Frühe aus dem Bett zu holen. Gute Idee. Sanchez, Pascal Sanchez am Apparat. Ich soll mit meinem Taxi eine rote Ampel übersehen haben? Wann denn? 22.38 Uhr. Unmöglich. Um die Zeit habe ich gerade Pause gemacht und in der Rathausbar einen getrunken. Dafür habe ich Zeugen. Mindestens 40. So viel brauche ich gar nicht. Kommen Sie morgen gegen 11 im Kommissariat vorbei mit der Adresse von 2 Zeugen. Die Sache ist bestimmt schnell vom Tisch. Sie warteten vor der Tür auf mich. Ich hatte den Kopf woanders und war erschöpft. Als ich sie bemerkte, war es schon zu spät. Einer zieht mir eine dicke Plastiktüte über den Kopf und zwei stählerne Arme nehmen mich von hinten in einen Schraubstock. Dann kommt der erste Schlag in den Magen. Und ein zweiter und ein dritter. Ich habe keinen Sauerstoff mehr. Sie prügeln weiter mit einem Boxhandschuh. Meine Muskeln reagieren nicht. Dann lassen sie mich zu Boden fallen wie einen nassen Sack. Eine Warnung, du Wichser. Das nächste Mal machen wir dich alle. Ich schaffte es gerade noch, bis zu meinem Haus zu kriechen. Beim Versuch, das Schloss zu öffnen, geht die Tür auf und ich falle Marie-Lou in die Arme, die durch den Aufprall das Gleichgewicht verliert. Als ich wieder zu mir komme, liege ich nackt auf meinem Bett, einen nassen Waschlappen auf der Stirn. Was machst du hier? Ich brauchte jemanden zum Sprechen und habe an dich gedacht. Und meine Adresse? Im Telefonbuch, ganz einfach. Erst habe ich vor der Tür gewartet, dann bei deiner Nachbarin Honorine. Ich sagte ihr, dass ich eine Freundin sei. Wir haben den ganzen Nachmittag geplaudert. Dann schloss sie mir auf. Du würdest das schon verstehen, meinte sie. Marie-Lou half mir, eine Dusche zu nehmen. Das heiße Wasser tat mir gut. Erst als ich beim Abtrocknen einen Blick in den Spiegel warf und Marie-Lous Gesicht hinter mir sah, verstand ich, was ich verstehen sollte. Wer hat dir das blaue Auge verpasst? Mein Macker, weil ich mit dir zusammen war. Mit mir? Du bist ein Bulle. Woher weiß er das? Jeder weiß das im Ostdorp. Er brauchte nur zu fragen. Morabit holten wir am Morgen, wie geplant, aus dem Bett, ohne irgendjemanden zu informieren. Weder die Drogenfahndung noch das Kommissariat von Estac. Die Kollegen waren ganz schön sauer, als wir unseren Klienten in Unterhose und T-Shirt zu ihnen brachten. Sie wollten sich um jeden Preis Ärger ersparen. Was wollt ihr, Jungs? Die Anzeige ist hier erstattet worden, also werden wir den Typ auch hier verhören. Ihr könnt mich mal. Nur weil ich den Typ eine gelangt habe, komme ich nicht in den Knast. Mein Anwalt macht euch fertig. Wir haben bestimmt 10 Kadaver auf Vorrat und einen davon können wir dir sicher anhängen. Hey, ich habe niemals einen umgelegt. Nur beinahe. Der scheiß Schwule wird seine Anzeige zuziehen. Das glaub ich nicht. Dein Pech, Alter. Tolle Unterhose hast du da an. Bisschen tuntenhaft, oder? Hey, ich bin nicht schwul. Hab eine Verlobte. Die Kleine, die mit dir im Bett lag? Erzähl mir von ihr. Die Warnung von heute Nacht war eindeutig. Ich war auf der richtigen Spur. Und das passte einigen Leuten nicht. Mit Battisti hatte ich heute Morgen telefoniert, um ihn zur Sau zu machen. Und er steckte nicht dahinter. Ich glaubte ihm. Wenn er es nicht war, dann musste es eine Verbindung mit der Taxi-Affäre geben. Mit Laila. Fabio, die Wohnung von Murabet ist sauber. Nicht mal 1 Gramm Marie-Jeanne. Und die Kleine? Ausgerissen. Die Eltern wohnen in Saint-Denis, Paris. Ihr Vater wollte sie nach Algerien zurückschicken und dort verheiraten. Ich nahm die Hafenautobahn zurück. Mein bevorzugter Weg, um nach Marseille reinzufahren. Mit Panoramablick auf die Mole, die große Weite und die Hafenbecken von Mirabeau, La Pinède und Arinque. Hier liegt die Zukunft der Stadt. Ich wollte immer noch daran glauben. Die Stimme von Rouven Blades aus dem Kassettenrekorder beruhigt mich. Langsam gehen die Schmerzen weg und meine Angst löst sich auf. Karibisches Glück. Der Himmel hängt tief über der Stadt und der blau-metallisch leuchtenden Oberfläche des Meeres. Ich mag es, wenn Marseille die Farben von Lissabon annimmt. können sich vielleicht vorstellen, Monsieur Sanchez, dass wir Sie nicht wegen der roten Ampel aufs Hauptkommissariat bestellt haben. Die Sache ist viel ernster. Ihre Freunde werden eine falsche Aussage machen müssen und Ärger bekommen. Es wird Ihnen nicht gefallen. Aber ich war wirklich in der Rathausbar. Von 9 bis 11. Nein, ich habe 8 Zeugen. Die sind genauso viel wert wie Ihre 40. 8 Polizisten. Im Einsatz. Die haben gesehen, dass Ihr Taxi am Samstagabend um 22.15 Uhr am Opernplatz stand. Ich kann Sie wegen Beihilfe zum Mord belangen. Das war ich nicht. Nicht ich. Ich werde es Ihnen erklären. Total Cheops. Kriminalhörspiel in 2 Teilen von Jean-Claude Iseau. Deutsche Übersetzung und Hörspieleinrichtung Harald Brandt. Fabio, Hans-Peter Hallwachs. Erzähler, Hilmar Eichhorn. Lol, Jeanette Bassova. Marilou, Anna Thalbach. Babette, Verena von Beer. Hugo, Jürgen Elbers. Battisti, Wolfgang Michael. Sowie Marc-Oliver Bögel, Ingolf Gorgis, Aykut Kajacik, Sadek Kebir, Klaus Piontek, Christiane von Pöllnitz, Erwin Schastok, Said Shabahang, Farsad Fiye, Alireza Sokaifa. Ton Bernd Friebel, Technik Monika Brumund, Regieassistenz Heike Tauch, Regie Ulrich Gerhardt. Produktion Deutschlandradio Berlin 1997.